Die Weltöffentlichkeit verurteilt die unvernünftige Atomkriegsübung der USA. Der Chefsekretär des Afrikanischen Jute-Ideologie-Studienkomitees unterstrich, dass infolge der feindseligen Politik der USA gegen das sozialistische Korea immer noch nicht auf der koreanischen Halbinsel der Frieden herrsche. Das indonesische Tagesblatt International kritisierte, dass die USA die koreanische Halbinsel zum höchst gefährlichen Ort in der Welt gemacht hätten und Haupthindernis für Frieden und Sicherheit seien. In einem Brief an den UN-Sicherheitsrat stellte die französisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft fest, dass die amerikanisch-südkoreanische gemeinsame Militärübung Spannung und Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hervorrufe und unmissverständlich den Frieden gefährde. In den Beiträgen auf den Internet-Homepages der britischen Songun-Politik-Studiengesellschaft, des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studienkomitees und des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der TIVJK sowie in einer gemeinsamen Erklärung des Schweizerischen Korea-Komitees und der Schweizerischen Jute-Ideologie-Studiengruppe hieß es, dass die USA zugrunde gehen würden, wenn sie einen Atomkrieg entfesseln würden.